haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Elsterverein. In meinem Beruf kommt es ab und zu vor, dass ich an Seminare oder Kurse bestellt werde, um aus meinem Leben zu erzählen. Das ist zwar nicht die angenehmste Art, Geld zu verdienen, aber es gibt Schlimmeres. Der Elsterverein tagt in einem traurigen Bürohaus, dessen Fassade schon einige Stürme erduldet hatte. Ich machte mich auf einen tristen Nachmittag gefasst. Ein netter Herr empfing mich. Pfarrer ist mein Name, aber keine Angst, Nomen ist nicht immer gleich Omen. Ich bin Psychologe und ich schaue mir im Fernsehen unheimlich gerne Krimis an. In Krimis geht es um die Abgründe der menschlichen Seele, genauso wie in meinem Beruf. Apropos Abgründe, wird mein Honorar in bar ausbezahlt? Ihr Honorar? Ach so, ja. Ja, ich schaue, was sich machen lässt. Ich schlage vor, Sie erzählen zuerst ein wenig über sich und danach beantworten Sie Fragen. Sind Sie das einzige Vereinsmitglied oder sehe ich nicht mehr richtig? Nein, nein, die Veranstaltung findet drüben statt. Es sind alle anwesend. Ja, Sie freuen sich darauf, einen richtigen Detektiv kennenzulernen. Also kennengelernt haben die meisten von Ihnen schon einen Detektiv, aber nicht in dieser ungezwungenen Atmosphäre. Ich verspreche mir davon therapeutische Erfolge. Und ich verspreche mir gar nichts. Hauptsache, es dauert nicht allzu lange. In meinem Büro warten nämlich noch 10 Klienten auf mich. Ja, ich verstehe. Ich habe übrigens auch schon Polizisten behandelt. Ja, Sie glauben gar nicht, was für Neurosen in Uniform herumlaufen. Und ob ich das glaube? Unser Eins ist oft der Willkür solcher Neurosen ausgesetzt. Ja, ich schlage vor, wir beginnen. Dieser Nachmittag wird ein Erfolg, das spüre ich. Vielleicht kommt es sogar zu einer Spontanheilung. Ich rümpfte die Nase und erinnerte mich an den Berufsberater, der mir riet, auf eine Chance in einem späteren Leben zu warten. Vermutlich hatte er recht gehabt. Doch als wir den Raum betraten, in dem der Verein tagte, wurde ich angenehm überrascht und das gleich 4-mal. Sie waren elegant, schön anzusehen und teilweise atemberaubend. Mein Berufsberater wäre neidisch geworden. Hier ist er also. Philip Maloney, Privatdetektiv. Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten seines Faches und er hat sich heute Zeit genommen für uns. Erzählen Sie uns doch ein wenig aus Ihrem Berufsalltag. Nun, die Klienten fallen, wie sie kommen und umgekehrt. Natürlich ist es schwierig, jeweils den Überblick zu behalten, wenn man mehr als 20 Klienten gleichzeitig hat. Andererseits erhöht das die Chance, dass darunter auch ein paar zufriedene Klienten sind. Ja, das waren sehr interessante Ausführungen. Vielleicht sollten wir jetzt gleich ein paar Fragen einstreuen. Mich zum Beispiel würde es interessieren, wie Sie es psychologisch verkraften, ständig mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert zu werden. Ein Solariumbesuch ab und zu würde helfen, aber meine Haut verträgt das nicht. Deshalb bleibe ich lieber bleich und edel. Und wie ist das mit den Frauen? Die gehören auch meistens zu den Schattenseiten meines Daseins, vor allem bei künstlichem Licht. Wir wollen nicht zu persönlich werden, aber vielleicht erzählen Sie uns ein wenig über Ihren Alltag. In welchem Kaufhaus arbeiten Sie? Ich glaube, Sie verwechseln mich. Ich bin nicht der Mann an der Kasse. Wir alle möchten gerne von Ihnen erfahren, wie es sich lebt als Ladendetektiv. So tief bin ich noch nicht gesunken. Das ist gar kein Detektiv. Sieht eher aus wie ein ungewaschener, arbeitsscheuer Penner. Mit so etwas können Sie uns nicht beeindrucken, Herr Pfarrer. Soll ich Ihnen meine Lizenz an den Kopf schmeißen oder Sie mit meinem Atem ersticken? Sagen Sie uns lieber, wie wir uns verhalten sollen, um Leuten wie Ihnen nicht aufzufallen. Wieso? Sind Sie professionelle Fremdgeher? Die Ehemänner und deren Detektive ständig im Nacken? Nein, nein, das ist ein seriöser Verein, der therapeutischen Zwecken dient. Ja. Vielleicht möchte Frau Roth auch noch etwas fragen. Wann gibt es eine Zigarettenpause? Sofort erhoben sich die 4 Frauen und gingen nach draußen. Ich schüttelte den Kopf und suchte in meiner Jackentasche nach einem Schluck Fröhlichmacher, fand ihn aber nicht. Genau genommen fand ich überhaupt nichts mehr. Ja, das ist bedauerlich, äußerst bedauerlich, aber wir werden das aufklären, sofort, umgehend. Ich hätte Sie vorwarnen sollen. Leider ist nichts geworden aus der Spontanheilung. Wieso? Die Damen können doch alle wieder gehen, oder? Nur zu gut, leider. Sie sind alle unruhig, unsicher, frustriert und sehr, sehr labil. Nur eine, Frau Z., ihr geht es wieder besser. Frau Z.? Dieser Verein ist so etwas Ähnliches wie die anonymen Alkoholiker, die kennen Sie doch sicher, oder? Wie kommen Sie darauf? Ja, die kennt doch jeder. Bei uns geht es auch darum, dass die Teilnehmerinnen in ungezwungener Atmosphäre über ihre Krankheit reden können. Was denn für eine Krankheit? Krieg ich dafür eine Risikozulage? Nein, nein, aber was immer Ihnen gestohlen wurde, Sie kriegen es zurück. So. Die Pause ist beendet. Schade, dass Frau Z. nicht kommt heute. Sie hat erstaunliche Fortschritte gemacht in nur 2 Monaten. Ich bin stolz auf Sie. Die anderen sind leider etwas stehen geblieben. Bei einer hat sich die Krankheit sogar verschlimmert. Ja, bedauerlich, äußerst bedauerlich. Wenig später erschienen die kranken Frauen wieder in dem Raum und setzten sich. Ich schaute mir jede einzeln genau an, doch alle lächelten freundlich und taten so, als könnten sie keiner Fliege was zuleide tun. Es ist leider etwas Bedauerliches geschehen. Herr Maloney wurde bestohlen. Was genau war es, Herr Maloney? Ein Flachmann, ein Notizbuch, ein Kugelschreiber, eine Packung Kaugummi, eine Busfahrkarte, eine Taschenagenda, ein Taschenbuch, ein Schlüsseletui und 25 Franken in bar. Bedauerlich, äußerst bedauerlich. Möge die Diebin sich erheben und gestehen. Also gut. Ich habe das Notizbuch und einen Kugelschreiber. Ich habe den Flachmann, die Busfahrkarte und das Geld. Und ich habe den Rest. Beeindruckend, beeindruckend. Zusammen könnten Sie eine Gebrauchtwarenladenkette aufmachen. Warum aber haben Sie sich auch erhoben, Frau Huwiler? Weil ich ihn auch bestohlen hätte, wenn er etwas Gescheites auf sich tragen würde. Ich muss doch sehr bitten. Frau Huwiler ist auf Küchengeräte spezialisiert. Die trage ich selten auf mir. Ich glaube, wir sollten Herr Maloney über den Elsterverein aufklären. Wir sind eine Selbsthilfegruppe für Kleptomaninnen. Anfänglich musste ich nach den Treffen jeweils unseren Vereinsraum neu einrichten. Mittlerweile lassen die Damen aber die Stühle und Tische, wo sie hingehören. Nur das Schreibmaterial verschwindet. Hauptsache, mein Honorar verschwindet nicht. Ihr Honorar? Ach so, ja. Ja, Moment mal. Ja, Moment mal, es war vorhin noch in meiner Tasche. Also, meine Damen, so geht das nicht. Frau Roth, was haben Sie dazu zu sagen? Muss aufs Klo. Sie ging und die anderen Damen setzten sich wieder. Das Honorar tauchte nicht mehr auf. Dafür zeigte uns Frau Huwiler, die in Wirklichkeit natürlich nicht so hieß, eine Menge schöner Küchengeräte, sowie Löffel, Gabeln und Messer, die sie in ihrem gesamten Freundeskreis zusammengeklaut hatte. Die anderen Damen zeigten sich davon unbeeindruckt. Das ist doch langweilig, diese Küchengeräte. Ich mag Dinge, die wirklich glänzen. Schmuck, Uhren, das ist meine Welt. Mir wird schlecht. Ich muss kotzen. Sie waren doch gerade auf der Toilette. Nehmen Sie sich ein wenig zusammen. Auf der Toilette liegt Frau Z. Sie ist tot. Und sie schaut aus wie in einem Horrorfilm. Die Augen weit offen und überall hat es Blut. Oh, das muss ich sehen. Sie bleiben schön hier. Genau, ich werde nach ihr sehen. Ist sie vielleicht entblößt? Ich meine, nackt oder so ähnlich? Sie Lustmolch! Ich hatte schon immer den Verdacht, dass Sie nicht richtig ticken. Hat denn niemand Erbarmen mit Frau Z.? Erbarmen, genau. So ein wohlgeformter Körper und jetzt tot auf der Toilette. Bedauerlich, äußerst bedauerlich. Ich drängte ihn zur Seite und ging Richtung Toilette. Die Tür war nur angelehnt. Frau Z., oder wie immer sie auch heißen mochte, lag tot neben dem Spülbecken. Nachdem der Erkennungsdienst seine Arbeit verrichtet hatte, stand ich zusammen mit dem Psychologen und dem diensthabenden Polizisten in der engen Toilette, auf der Mord geschehen war. Üble Sache, Maloney. Der Mord geschah vor etwa 3 Stunden. Die Frau wurde erstochen. Wie viele Leute haben Zugang zu dieser Toilette? Zugang? Ich weiß es nicht. Es ist eine Etagentoilette, aber nicht abgeschlossen. Theoretisch kann da jeder rein, der in das Gebäude reinkommt. Männer und Frauen, und das sind ein paar hundert Leute pro Tag. Hier auf diesem Stock sind auch noch Zimmer einer Privatschule und unten werden täglich Computerkurse durchgeführt. Weshalb war Frau Z. so früh hier? Ja, das ist nicht ungewöhnlich. Den Mitgliedern des Elstervereins stehen diese Räume jederzeit zur Verfügung. Das ist aus therapeutischen Gründen wichtig. Wer ist diese Frau Z., Maloney? Er meint Frau Ableck, die Tote. In unserem Verein darf sich jeder nennen, so wie er will. Das ist aus therapeutischen Gründen wichtig. Vielleicht sollten wir uns um das Vorleben der Toten kümmern. Irgendwo muss ein Motiv für die Tat zu finden sein. Überlassen Sie das ruhig uns, Maloney. Ja, ja, lassen wir die Polizei ihre Arbeit tun. Und wir könnten etwas trinken, nicht wahr, Herr Maloney? Genau, das ist aus therapeutischen Gründen wichtig. Der Psychologe unterhielt sich ein paar Minuten angeregt mit dem Polizisten, während draußen jemand mit schwacher Blase um Gnade flehte. Schließlich wurde die Toilette für die öffentlichen Bedürfnisse wieder freigegeben und wir gingen in den Raum, in dem uns die vier netten Elstern sehnlichst erwarteten. Der Polizist bestand darauf, die Damen einzeln zu befragen. Ich habe doch schon alles gesagt. Ich ging auf die Toilette und da lag sie. Kann ich jetzt gehen? Ich muss noch etwas klauen, sonst kriege ich eine Depression. Sie bleiben schön hier, bis ich Ihre Personalien notiert habe. Haben Sie einen Verdacht? Natürlich. Die anderen drei Weiber, die konnten die Z nicht ausstehen. Und Sie? Haben Sie ein Alibi für die Tatzeit? Was für eine Tatzeit? Zwischen 12 und 14 Uhr. Da war ich im Kaufhaus. Hat Sie jemand gesehen? Nein. Ich habe meine Mütze aufgesetzt und die macht mich unsichtbar. Vorsicht! Er mag keine Scherze. Er möchte eines Tages humorlos sterben. Sie halten den Mund, Maloney. Und Sie sind verhaftet, Frau Roth. Ist das Ihr richtiger Name? Verhaftet? Das geht nicht. Mein Mann ist... Es geht Sie überhaupt nichts an, wer mein Mann ist. Jetzt reicht es aber! Wo sind meine Handschellen? Wo ist mein Dienstreglement? Und wo ist mein zusammenklappbares und abwaschbares Kreuzworträtsel für unterwegs? Die Elstern haben wieder gnadenlos zugeschlagen. Das ist bedauerlich, äußerst bedauerlich. Das wirft uns alle um Monate zurück. Die Damen händigten schließlich die Gegenstände wieder aus. Dabei kam auch eine Fernbedienung zum Vorschein, von der niemand wusste, wem sie gehörte. Ich überlegte mir, ob ich sie als Vorschuss auf mein Honorar einstecken sollte, ließ es aber bleiben. Der Polizist ließ nicht locker und ging auch den anderen Elstern ein wenig auf den Geist. Oh, das ist eine Aufregung. Meine Hände mussten einfach etwas tun. Es ging nicht anders. Genau. Ich zittere vor Nervosität. Trägt denn niemand eine Gabel auf sich oder eine Kaffeetasse? Ich muss einfach etwas stehlen. Jetzt sofort! Die Dame ist auf Küchenutensilien fixiert. Und Sie, klauen Sie Badezimmer oder ganze Häuser? Ich? Nein, ich bin nicht neurotisch. Ich klaue alles, was sich klauen lässt. Und glauben Sie mir, es lässt sich eine ganze Menge klauen. Und Frau Ableck? Was hat sie alles gestohlen? Vielleicht liegt darin das Motiv, Maloney. Nein, nein. Frau Ableck war beinahe wieder gesund. Eine grandiose therapeutische Leistung. Ich war stolz auf sie. Bin es heute noch. Ein paar Wochen fehlten noch und sie hätte nie wieder etwas gestohlen. Da, wo sie jetzt liegt, wird sie ebenfalls nichts mehr klauen. Das ist geschmacklos. Diese Frau Ableck oder Z oder wie immer sie hieß, war zwar eine unsägliche Person, eine Heuchlerin, eine Lügnerin, die ich mit meinen eigenen Händen... Oh je, was sage ich da? Sie sind verhaftet. Ich habe sie nicht getötet. Wie könnte ich? Ich habe sie bloß gehasst. Aber doch nicht so, Hilfe! Wieso helfen Sie mir nicht, Herr Pfarrer? Sie wissen doch genau, dass ich keine Mörderin bin. Ganz ruhig, Frau Jäger. Alles wird wieder gut. Kann ich jetzt gehen? Ich muss dringend in ein Küchengeschäft, ehe es schließt. Sonst kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen. Da hören Sie es. Die sind beide verrückt. Ich aber, ich bin nur eine ganz normale Kleptomanin. Ich tue niemandem etwas. Also, lassen Sie mich jetzt gehen. Oder ich kratze Ihnen die Augen aus. Sollten Sie dies versuchen, sähe ich mich gezwungen, Sie zu erschießen. Und das wäre, was wäre das, Herr Pfarrer? Bedauerlich, äußerst bedauerlich. Genau. Ich flüchtete und landete in einer kleinen Bar. Eine Frau in einem betörend kurzen Rock schenkte mir ein paar nette Blicke und fiel Whisky ein. Sie war ebenfalls Kleptomanin und erleichterte mich innerhalb weniger Minuten um mein Kleingeld. Dafür war mein Magen mit gut gelagertem Whisky gefüllt. Ich traf den Lebensgefährten von Frau Ableck in dessen Wohnung. Es musste so weit kommen. Ich habe es immer gewusst. Gewarnt habe ich sie. Habe ihr gesagt, Pass auf dich auf, du gehst zu weit, habe ich gesagt. Was hat sie denn Gefährliches gemacht? Sie wollte unbedingt Karriere machen. Zum Fernsehen wollte sie. Eines dieser Boulevardmagazine. Leichen, Krüppel, Schicksale und Liebeskummer. Das war ihr Leben. Sie wollte ganz groß herauskommen. Deshalb hat sie sich immer verkleidet, ist in verschiedene Rollen geschlüpft und hat geübt. Sie hat die Kleptomanen nur gespielt? Na klar, sie hat die Rolle gut gespielt. Schauen Sie sich um. So viele schöne Sachen hat sie nach Hause gebracht. Wunderbar. Aber sie ging zu weit. Wahrscheinlich hat sie jemand ertappt und ermordet. Auf einer Toilette? Kleptomaninnen klauen immer und überall. Sie hat auch mich bestohlen. Für wen hat sie gearbeitet? Für welche Redaktion? Keine Redaktion. Sie war arbeitslos. Sie wollte ein paar Storys schreiben und sich damit bewerben. Extreme Sachen wollte sie machen. Ich habe sie gewarnt. Ich ging zurück in mein Büro. Der Nebel in meinem Kopf lichtete sich, dafür begann es draußen zu schneien. Ich beeilte mich. Die Nacht verbrachte ich gemütlich unter meinem Schreibtisch. Ich träumte von Frauen, die mich beklauten, und ich träumte von einem schönen Honorar, das irgendwo auf mich wartete. Am Morgen duschte ich und ging ins Polizeipräsidium. Das ganze Gebäude hätte wieder einmal eine Dusche nötig gehabt. Üble Sache, Maloney. Kleptomanie ist zwanghaft. Das ist wie dieser Waschzwang. Menschen, die sich alle paar Minuten die Hände waschen müssen. Oder Menschen, die alle paar Minuten ein Kreuzworträtsel lösen müssen. Das hat nichts damit zu tun, Maloney. Ich leide nicht unter Zwängen. Ich bin gesund, Maloney. Was man von Ihnen nicht behaupten kann. Sie leiden unter dem Zwang, andere Menschen auf die Nerven zu gehen. Ich leide unter dem Zwang, mich mit Menschen wie Ihnen unterhalten zu müssen. Das ist kein Zwang, Maloney, das ist ein Vergnügen. Schließlich erfahren Sie von mir allerlei Wissenswertes. Zum Beispiel, dass diese Kleptomaninnen nebenberuflich alles Ehefrauen bekannter Persönlichkeiten sind. Anwälte, Richter, Unternehmer. Klingelt da bei Ihnen etwas, Maloney? Die idealen Opfer für eine Erpressung. Genau, Maloney, dieser Psychologe. Kam mir gleich verdächtig vor. Psychologen sind immer verdächtig, Maloney. Wären Sie nicht verdächtig, hätten Sie einen anständigen Beruf gewählt und wären Polizist geworden. Wir sind nämlich häufig die besseren Psychologen als die Psychologen, Maloney. Ich nickte und suchte das Weite. Die Polizei hatte wieder einmal eine Spur, tappte damit jedoch im Halbdunkel herum. Ich aber hatte eine Journalistin, die eine Kleptomanin spielte und deswegen vermutlich umgebracht wurde. Dafür hatte ich immer noch kein Honorar. Ich verabredete mich mit zwei der Kleptomaninnen in einem kleinen Café. Die Bedienung wunderte sich schon nach der ersten Kaffeerunde darüber, dass die Löffel verschwunden waren und auch eine Untertasse fehlte. Ich lächelte nur und sagte, dass sie alles auf die Rechnung setzen solle. Großzügigkeit ist schließlich immer der Anfang vom Ende. Es darf nicht an die Öffentlichkeit. Meinem Mann würde es schaden. Eine Kleptomanin als Frau, das ist einfach nicht gut fürs Image. Genau, das geht niemandem etwas an. Ich bin bei der Polizei registriert und das genügt. Wenn ich bei einem Ladendiebstahl erwischt werde, muss ich nur meine Personalien angeben. Solange ich in Behandlung bin, gibt es keine Strafanzeige. Beneidenswert. Aber das hilft natürlich nicht gegen Mord. Sie kriegen keine Bewährung, auch wenn Sie in Behandlung sind. Genau. Deshalb habe ich meinen Mann noch nicht umgebracht. Leider ist er gesundheitlich nicht angeschlagen. Und scheiden lassen will ich mich nicht. Irgendwie halte ich es aus. Irgendwie kann der Mensch alles aushalten. Sogar die Ehe und das Fernsehprogramm. Moment mal, Moment mal. Sie glauben doch nicht, dass wir Frau Ableck umgebracht haben, oder? Also, ich jedenfalls nicht. Das können Sie mir glauben. Sie wurden beide von Frau Ableck erpresst. So ist es doch, oder? Ich? Unterpresst? Nein, dieses vermaledeite Biest hat mich nicht erpresst. Mich auch nicht. Frau Ableck hätte es nicht gewagt, uns zu erpressen. Wir hätten sie nämlich sonst umgebracht. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man nur so blöd sein? Ich bin nicht blöd. Das war doch nur ein Scherz. Scherzen Sie nicht in meiner Anwesenheit. Mein Arzt hat mir geraten, dass ich Scherze und Karlauer meiden soll, weil ich ein schwaches Zwerchfell habe. Nachdem zwei weitere Löffel spurlos verschwanden und die Bedienung mich wütend anfauchte, suchte ich das Weite und wunderte mich über die hohe Rechnung. Frau Roth lebte in einer 12-Zimmer-Villa. Ich fragte sie, wie viel von der Einrichtung sie geklaut hatte. Ist nichts geklaut. Mein Mann durchsucht mich jeweils, wenn ich nach Hause komme. Ich muss mich jedes Mal nackt ausziehen. Und wenn er nicht zu Hause ist? Dann untersucht mich Fritz, unser Butler. Oh. Ich komme oft nach Hause, wenn mein Mann nicht da ist. Fritz ist ja so süß. Mein Mann hat leider nur wenig Zeit für mich. Und ein Kind haben wir erst für 1999 geplant. Sie wurden von Frau Ableck erpresst? Ja, sie hat alle im Elsterverein erpresst. Und Sie haben gezahlt? Nein. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich erpresst werde. Er hat gefragt, von wem und weshalb. Er sagte mir, dass es ihm egal sei, was die Leute von ihm oder mir halten. Das habe ich Frau Ableck gesagt und nachher nichts mehr von ihr gehört. Und die anderen Frauen? Ach, was weiß ich. Die haben vermutlich gezahlt. Haben Sie Lust auf ein Spiel mit mir und Fritz? Danke, aber ich spiele nicht im Dienst. Im Dienst? Ich dachte, Sie seien freischaffend. Bin ich auch. Dann spielen Sie mit. Das Leben ist viel zu kurz, um sich zu langweilen. Finden Sie nicht? Ich langweile mich ständig. Mein Mann hat gesagt, ich solle Bücher lesen, aber das ist auch langweilig. Ich glaube, ich gehe ein wenig klauen. Wollen Sie mitkommen? Zu zweit macht es vielleicht noch mehr Spaß. Ich hatte Mühe, sie mir vom Leib zu halten, schaffte es aber nach ein paar Minuten. Ich war reif für einen Psychologen und ging deshalb zu Herrn Pfarrer. Diesem wurde gerade ein hübscher Handschmuck verpasst. Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben aber auch das Recht zu reden. Und Sie haben erst recht das Recht, die Wahrheit zu sagen, so wahr Ihnen Manitou helfe. Vorläufig aber werden Sie im Kerker schmachten, bis Ihre Glieder anfaulen und die Würmer über Sie herfallen. Helfen Sie mir, Herr Maloney. Dieser Mann ist nicht mehr bei sich. Er hat seine Mitte verloren. Er will mich verhaften, mich demütigen, mich ruinieren. Sie dürfen ihn nicht allzu wörtlich nehmen. Vermutlich möchte er sich nur ein wenig mit Ihnen unterhalten. Sie halten sich daraus, Maloney. Ich weiß, wie man mit Psychologen umgehen muss. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Dieser Mann ist so gut wie überführt. Wir haben am Tatort seine Fingerabdrücke gefunden und nicht so knapp. Ich gebe es zu, ich leide unter einem Waschzwang. Täglich, stündlich, manchmal minütlich muss ich mir die Hände waschen. Deshalb die vielen Spuren, nur deshalb. Das haben Sie sich gut ausgedacht, aber das nützt Ihnen nichts. Bitte. Oh, ich spüre es. Oh, ich muss mich waschen. Sofort, ich bekomme Panik. Ich drehe durch. Bitte, Sie müssen mich befreien. Das ist therapeutisch äußerst wichtig. Glauben Sie mir. Der Mann ist nicht der Mörder. Jetzt reicht es aber, Maloney. Als ich hier auftauchte, wollte er flüchten. Er weigerte sich, mich einzulassen. Und er weigert sich weiterhin, dass ich mich in der Wohnung umsehe. Ich vermute, dass Frau Ableck mit einem Küchenmesser ermordet wurde. Allerdings, Maloney. Das ist bedauerlich, äußerst bedauerlich. Allerdings, weil Sie dadurch Ihre Freundin verlieren. Was soll der Quatsch, Maloney? Dieser Mann hat keine Freundin. Ich habe mich erkundigt. Er lebt allein. Er hat eine Geliebte, nicht wahr? Lassen Sie ihn in Frieden. Er hat nichts mit dem Mord zu tun. Hallo? Was machen Sie hier? Sie sind doch mit einem Richter verheiratet, oder? Und sie ist als Kleptomanin auf Küchenutensilien spezialisiert. Wie konntest du nur so etwas tun? Was ist schon eine Erpressung? Du wolltest dich sowieso von deinem Mann trennen, oder? Und zu dir ziehen? Du mit deinem lausigen Gehalt? Hast du denn eine Ahnung, wie teuer es heutzutage ist, in dieser Stadt zu leben? Und was ist mit der Wohnung? Du weißt, dass ich in einer Wohnung Platzangst kriege. Ich brauche mindestens 7 Zimmer, um mich wohlzufühlen. Frau Ableck wusste von ihrem Verhältnis zu Herrn Pfarrer. Sie wollte sie erpressen. Das war ihr Todesurteil. Diese Frau war eine Lügnerin, eine Schauspielerin. Sie wollte mein Leben zerstören. Jetzt hast du ihr Leben und mein Leben zerstört. Wir passen sowieso nicht zusammen. Sie sind verhaftet. Ich werde dafür sorgen, dass Sie im Gefängnis täglich einen Suppenlöffel klauen dürfen, wenn Sie Ihr Geständnis gleich zu Protokoll geben. Ein Suppenlöffel ist besser als gar nichts. Darf ich jetzt meine Hände waschen? Der Polizist schüttelte den Kopf, was bei Herrn Pfarrer zu einem Schreikrampf führte. Frau Huwiler hielt sich derweil an mir fest, was nicht unangenehm war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Elsterverein.